Mein Herr, sagt Trivrizent, es gab einmal einen König mit Namen Antfortas, der bestraft wurde und dessen dich zutiefst bedrücken muss, denn er gehört deiner Rasse an. Er gibt der Liebe ohne Kontrolle nach, alle Frauen liebend, und das ist nicht vereinbar mit dem Gral, in dessen Dienst die Ritter und Herren Enthaltsamkeit üben müssen. Jener Heide ist von Antfortas getötet worden, doch vorher verwundete er seine Fortpflanzungsorgane mit einer vergifteten Lanze. Antfortas, sehr jung noch, hat trotz seiner bösen Verwundung zurückkehren können. Ein Arzt konnte die Lanzenspitze aus der Wunde entfernen, und nun, wer wird der Beschützer des Geheimnisses des Grals werden? Trivrizent vergoss Tränen aus seinen hellen Augen. Alles ist versucht worden. Kräuter, Metalle, Gifte, Gegengifte, Wasser des Tigris, des Euphrat, das Gehohn, das Fison aus der Nähe des Paradieses, weder das Kraut Trachonte, das aus einem getöteten Drachen erwächst und dieselbe Eigenschaft der Luft besitzt, dass die Konstellation des Drachens gegen die Wiederkehr des Saturn und die Wechsel der Mondphasen richten kann, die diejenigen sind, die dem Kranken die größten Schmerzen verursachen, noch das Herz des Einhorns, noch das Karbunkel, das in seinem Körper wächst, noch das Blut des Pelikans, der, wie Antfortas im Übermaß liebt und in einem heftigen Anfall seiner ungezügelten Liebe seine Brust aufpickt und in seinem eigenen Blute ertrinkt. Nichts hat ihn zu heilen vermocht. Nur der Gral hielt ihn am Leben, im Leben sterbend, weder tot noch lebendig. Zu gewissen Zeiten bringt man ihn zu den Wassern eines Sees, die seine Schmerzen zum Teil erleichtern. Deshalb hat man geglaubt, Antfortas sei ein fischender König. Aber er ist es nicht. Kein edler Herr im Altertum war ein Fischer, ein Jäger schon. Deshalb müssen wir daran denken, dass hier vielleicht eine Beziehung zum Zeitalter der Fische vorhanden ist, anstatt zu dem Tatbestand des Fischens, zum Drama des Fischezeitalters, dass das des Kali-Yuga ist. Auch in dem Raum von Antfortas auf der Burg werden Weihrauch und Sandelholz angezündet und die Luft mit großen Fächern bewegt. Seine Diener sind ihm treu und leiden mit ihm. Die ganze Dynastie des Gral ist vom Schicksal geschlagen. Frimute, Vater von Antfortas, auch König des Gral, mütterlicherseits Großvater von Parzival, ist verstorben. Titurel, Vater von Frimutel, Großvater von Antfortas und Urgroßvater Parzivals, lebt noch, ist aber lahm. Er hat das magische Hinken Santiagos des Jüngeren und Goebbels. Der Gral erhält ihn am Leben. Er lebt und lebt nicht. Ist er der große Vorfahre? Nein, denn der große Vorfahre ist Luzifer. Hier haben wir die Geschichte, die der Meister Kiot in einem heidnischen Schriftstück fand, das in einem Winkel von Toledo verloren gegangen war und von dem uns Wolfram nie sagen wird, dass es in Runen geschrieben war. Denn nur in den Runen wird man seinen Schlüssel finden, um es leicht entziffern zu können. Es war Flagetanis, der über diese Dinge geschrieben hat und der den Namen Gral in den Sternen las, jenseits der Sterne. Denn er kannte den Kreislauf der Sterne und der ewigen Wiederkehr. Mit eigenen Augen sah er das schreckliche, in den Sternen bewahrte Geheimnis. In Wahrheit gibt es weder den Kiot noch den Flegetanis. Es gibt nur Wolfram von Eschenbach und sein Gedächtnis als Minnesänger und Krieger. Sein Gedächtnis des Blutes, sein zweites Schwert oder sein zweiter Tod und seine Wiederauferstehung. Als die Dreieinigkeit und Luzifer den Krieg begannen, sind jene, die keine Partei ergriffen, edle und treue Engel, mit dem Stein auf die Erde gekommen, den für immer Unbestechlichen. Doch jene Engel, aus Gründen ihrer eigenen reinen Natur, beschlossen, zu den Himmeln zurückzukehren. Doch einige blieben hier, ihn zu bewachen. Nur die unparteiischen Engel kehrten zurück. Die wahren Parteigänger Luzifers, seine treuesten Anhänger, blieben mit ihm hier, den Gral zu bewahren, der ein Stein aus seiner im Sternenkampf beschädigten Krone war, und begleiteten den Gefangenen des Nordpoleises. Wolfram sagt, dass jenen zurückgekehrten Engeln von Gott, dem einen, oder der Dreifaltigkeit, was dasselbe ist, verziehen wurde, oder dass ihre Verdammnis ein Ende hatte. Nehmen wir eher an, dass jene die weißen Verräter waren, die einen Pakt mit dem Demiurg eingingen, um zurückkehren zu können, mit dem Wahn zurückzukehren und der Illusion, an dem Plan des einen, Jehova, teilnehmen zu können, möglicherweise in dem Glauben, die Schöpfung des Demiurg zu ändern oder zu verbessern. Vergebliches Unterfangen. Sie sind die Verantwortlichen für die Evolution des Neandertalers in den schwarzen und gelben Rassen, im Tiermenschen, die Kinder der Menschen, mit denen sich die himmlischen Hyperboreer zu vermischen gezwungen sahen. Auf dem Stein des Gral steht der Name desjenigen geschrieben, der dazu bestimmt ist, an seinem Einweihungsorden hier auf Erden und im Himmel teilzuhaben. Wer ihn findet und dort seinen Namen lesen kann, wird aufgenommen. Danach verschwindet der Name wieder. Jeder Mann und jede Frau, die bestimmt sind, an diesen ewigen, zeitlosen Orden teilzuhaben, werden körperlich nicht lieben können. Nur der König wird eine Gemahlin haben, sowie derjenige, der in fremde Länder zieht und sie mit seinem heiligen Geschlecht bevölkern will. Jeder Herr des Gral, der die von dem Orden und dem Gesetz nicht erlaubte Liebe sucht, muss unvermeidlich dafür bezahlen, wie Anfortas mit seinen Leiden, weil kein Mensch den Gral gewinnen kann, außer demjenigen, der im Himmel dafür ausersehen wurde. Der Gral wird Lapsit Exilis genannt. Die Bedeutung dieses mysteriösen, pseudo-lateinischen, vom Wolfram benutzten Ausdrucks ist von Otto Rahn und Evola auf verschiedene Weise übersetzt worden. Ich glaube, es bedeutet Stein des Exils, denn Exilierte auf der Erde, Exilierte im Kali-Yuga sind die Göttlichen, die treu geblieben waren, die Divyas und die Viras, die hier unten blieben, ihn zu bewahren, den großen Führer in sein Gefängnis begleitend. Der Schlüssel des Namens Lapsit Exilis soll sich im Namen Externsteine befinden, äußerer Stein, vom Himmel gefallen. Damit anzeigend, dass der Gral auch das nordisch-hyperboreische Mysterium des runischen Christentums, des Geschlechtes und des Kriegerordens von Wotan ist. Die Wunde von Anfortas bricht auf und blutet sehr, wenn Saturn sich auf seinem ansteigenden Kurs befindet. Der Schnee fällt in der zweiten Nacht und die Wunde vereist mitten im Sommer. Dann fällt Anfortas und mit ihm sein Hof in das größte Elend. Die Schmerzensschreie des Königs brechen alle Herzen, prallen gegen die Steinmauern der Burg, gelangen bis Chastel Marvail und die Szene spiegelt sich in dem magischen Pfeiler wieder. Die Diener bringen die blutende Lanze und tragen sie an den vier Wänden über die vier Horizonte entlang, dann lassen sie sie erneut in Anfortas Wunde eindringen, die polare Öffnung. Dies alles ereignet sich am Karfreitag, Tod und Auferstehung, wenn eine Taube vom Himmel herabkommt, die katharische Taube, und eine Hostie auf dem Gral ablegt. Der Gral, der das ewige Leben gibt, kann auch den ewigen Schmerz geben. Die Geschehnisse gewisser Planeten, die sehr weit entfernt und sehr hoch sind, einer über dem anderen und in verschiedenen Geschwindigkeiten zurückkehren, erzeugen den naturalisierten Ausländern einen sehr großen Schmerz. In diesem so seltsamen Satz von Wolfram verbirgt sich das große Mysterium und sein Geheimnis.